Deutschlandfunk. Hey, in diesem Podcast begeben wir uns auf eine Zeitreise durch Deutschland zwischen 1918 und 1959. Das sind die Jahre, die der Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer in seinen Tagebüchern festgehalten hat. Das hier ist die dritte Folge. Wir befinden uns in den letzten Jahren der Weimarer Republik, in denen es mit der jungen Demokratie steil bergab geht. Ich bin Leonie Schöler. Ich bin Journalistin und Historikerin und begleite euch als Host durch jede Folge. Und noch ein Disclaimer. In dieser Folge des Hörspiels wird rassistische Sprache reproduziert. In den 1990ern, in denen die Tagebücher vertont wurden, fehlte für dieses Thema leider die notwendige Sensibilisierung. Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. Nach diesem verlorenen Krieg so viel Bewegung, eine wilde, tobende Schamlosigkeit. 3 Millionen Arbeitslose, hier Juden, dort Arier. Und wo bleibe ich? Folge 3. Düstere Vorzeichen. Beim Hören der heutigen Folge ist mir ein Zitat von Viktor Klemperer besonders im Kopf hängen geblieben. Darin beschreibt er ziemlich echauffiert die Tanzkultur in Berlin, die ihm gar nicht zusagt. Ich könnte begreifen, wenn hier einer diktatorisch eingriffe, halb Robespierre, halb Calvin. Aber ein solcher Diktator würde antisemitische und deutsche Töne anschlagen und das wäre verfehlt. Ich finde diese Äußerung aus zwei Gründen interessant. Zum einen, weil es diesen klassischen Konflikt aller die Jugend von heute aufmacht. Klemperer war halt kein Hipster, sondern ein Professor von inzwischen Mitte 40, der in Berlin nur zu Besuch war. Aber vor allem ist es natürlich interessant, wie er einen antisemitischen, nationalistischen Diktator zu prophezeien weiß. Nur, war das wirklich eine Prophezeiung oder lag die Beobachtung einfach auf der Straße? Wahrscheinlich habt ihr auch schon mal den Ausspruch gehört, die 20er kommen wieder. Damit ist zum einen dieser enthemmte Massenkonsum gemeint, aber vor allem die politische Sprache wird wieder rauer. Die Radikalisierung nimmt zu und die Spaltung in der Gesellschaft wird immer krasser. In der letzten Folge haben wir bereits gehört, wie fragil die Weimarer Republik in vielerlei Hinsicht ist. Inflationen, politische Gewalt und rechte Radikalisierung begleiten die junge Demokratie von Anfang an. Und auch Ende der 20er Jahre brodelt es. Die Wirtschaftskrisen haben gewaltige Auswirkungen auf Millionen von Menschen. Denn anders als heute gibt es damals keine Sozialsysteme. Wer keine Arbeit findet, steht vor dem Ruin. Mitte der 20er Jahre bilden sich zudem unzählige politische Kleingruppen, Parteien und Interessenverbände. Der NS-Studentenbund und auch die SS gehen aus dieser Zeit hervor. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Anfang der 30er Jahre gelingt es den Nationalsozialisten um Adolf Hitler mit ihrem radikalen Wahlkampf aus diesen Randgruppen regelrechte Massenorganisationen werden zu lassen. Ihre völkisch-nationalistische und antisemitische Weltanschauung verstecken sie dabei nicht. Im Gegenteil, das war ihr zentrales Wahlversprechen. Insofern ist Klemperers Beobachtung schon Mitte der 20er Jahre keine wundersame Vorhersage, sondern mit dem heutigen Wissensstand eher eine gute Beobachtung, die zeigt, was passieren kann, wenn eine Gesellschaft die Vorzeichen der politischen Radikalisierung ignoriert, in der Hoffnung, dass sich die Probleme schon von selbst lösen. Es zeigt sich zudem, warum sich Probleme der Geschichte wiederholen können, aber ihre Auswirkungen doch anders sind. Wenn wir gleich die Aufzeichnungen der Tagebücher hören, wird nämlich schon klar, dass sich die 20er Jahre damals im Vergleich zu heute in vielerlei Hinsicht ziemlich stark unterscheiden. Aber mit dem Wissen um damals können wir bestimmte Entwicklungen heute hoffentlich besser verstehen und einordnen. Und damit starten wir jetzt in die Tagebücher der Jahre 1926 bis 1932. Freitag, 1. Januar 1926, gegen Abend. Gestern Abend recht festlich. Eine prunkvolle Gans, reichlich Alkohol. Zwei Flaschen Ozotern von uns, eine von Blumenfels, Eierkognak. Weihnachtsbaum mit brennenden Kerzen. Blumenfels schenkten uns einen schönen Globus. Am Nachmittag wieder tief in der Arbeit. Sonntag, 7. März. Freitag eine reizende Patt- und Patachon-Sache im Füli. Im letzten Augenblick tauchte Annemarie Köhler auf, jetzt fertige Ärztin, ihr praktisches Jahr in Heidenau abdienend. Wir nahmen sie mit. Besuch bei Krämers. Wir sind doch arme Teufel. Mit welchem Prunk wohnen diese Leute? Ein Zimmer enthält mehr Werte, als wir in Jahren erwerben. Heute schrieb mir Spieß, er gehe von Greifswald fort. Ob ich ein gutes Wort für Fischer als seinen Nachfolger einlegen wolle. Fischer hat ja neulich für mich nach Tübingen geschrieben. Wenn ich freilich auch Jude sei, so sei doch Eva Organistin. Montag, 21. Juni. Intensivste und ausschließliche Arbeit am Kolleg Romania in Deutschland. Gestern die Abstimmung über die Fürstenenteignung. Ich stimmte nach langem Schwanken mit Ja. Um 10 brachte Thieme seinen in eine Streichholzschachtel eingebauten Radioapparat in meinem Zimmer an der Gaslampe an und hörte aus Leipzig die ersten Resultate. Um 12 wussten wir schon so vieles, dass wir eigentlich alles wussten. Sonntag, 11. Juli. Hatte an die Badeverwaltung Hiddensee geschrieben. Antwort, ein Prospekt mit dem Satz: Es muss gesagt werden, dass die Juden Witte grundsätzlich meiden. Ich war einen ganzen Tag lang geradezu krank vor Ekel und Erbitterung. Dienstagvormittag, 13. Juli. Wir feierten Evas Geburtstag bei Blumenfels. Nach üppigstem Abendbrot, Gans und Grav, zogen die Herren den Rock aus. Frau Blumenfeld erschien in unmysteriösestem Turnanzug und nun wurde Gymnastik getrieben. Die Kerze, ein Bein über den Kopf, Rumpfbeugen über einem Stuhl und so weiter. Wir wogen uns, wir maßen unseren Bauchumfang, 95 Zentimeter ich und 75 Kilo, Blumenfeld auch 75 Kilo, aber 101 Zentimeter. Wirklich ein kulturhistorisch interessanter Abend. 20. August, Heringsdorf, Strandkorb. Bourgeois sind wir geworden. Ein richtiges Zelthaus mit Klapptischchen haben wir gemietet, für 24 Mark bis zum 1.10. Da schreibe ich. Und mit uns am Strand ist Agnes, die uns seit gestern Abend überwältigend bewirtschaftet und verpflegt. Nachtisch? Um jeden Preis möchte ich ein paar Pfund abnehmen, ging ich im Sturmschritt nach Bansin und zurück. Es ist ein elegantes Bad geworden. Eine lange Reihe stattlicher Pensionen, Kaffeegärten, viele Strandkörbe. Überall schwarz-weiß-rote Farben. Bansin ist deutsch-national, während man in Heringsdorf auch schwarz-rot-gold und koschere Restaurants sieht. 5. September, Veranda. Fortgesetzt himmlisches Herbstwetter. Steinhirz zum Kaffee hier. Der junge Staatsanwalt, Jude geblieben, ist doch ganz eingedeutscht, steht schon fest bei der Deutschen Volkspartei. Seltsam der Ausdruck Herr in seiner sozialen Sprachschicht. Ich habe 3 Herren auszubilden. Herr von Hindenburg ist doch ganz einwandfrei. Er sagt, es sei ungeheuer, wie stark in den letzten 3 Jahren sich die konservativen Kreise der Verwaltung und Leitung überall wieder bemächtigt hätten. Und wie die Reichswehr ganz und gar rechts stehe. Nach diesem Café saßen wir zur Erholung lange in der Atlantik. Viele amerikanische Musik, amerikanische Tänze. Ich sehe es immer wieder gern und immer wieder ist mir, als käme ich aus einem anderen Jahrhundert. Übrigens, welche Vitalität! Nach diesem verlorenen Krieg so viel Bewegung. Alles ist jugendlicher, wilder als früher. Kurze Röcke, kurze Haare, keine Vollbärte und Bäuche. Die Ältesten tanzen, turnen. Ah, Berlin, 26. September. Um 3 Uhr in Berlin, trank einen Kaffee, kaufte einen neuen Hut. Mit Steinhirz zum 5-Uhr-Tee im Hotel Eden am Zoologischen Garten. Trotz meiner Heringsdorfer Vorstudien war ich frappiert. Eine riesige Jazzkapelle. Wildeste, unartikulierteste Geräusche, selten Harmonien, Rhythmen, dumpf, gepaukt, getrommelt, gestampft, geklappert, Blech geschlagen. Heulendes Aufspringen der ganzen Band, rückweise sich fallen lassen mit wildem Aufschlag auf die Instrumente. Und immerfort Charleston, die Beine auseinanderwerfend im Sexualrhythmus. Eine wilde, tobende Schamlosigkeit. Die Mädchen, Arme nackt, Beine frei, nichts unter der Oberhülle. Die Jungen, zu 98% Jungelchen zwischen 18 und 22. Ich könnte begreifen, wenn hier einer diktatorisch eingriffe, halb Robespierre, halb Calvin. Aber ein solcher Diktator würde antisemitische und deutsche Töne anschlagen, und das wäre verfehlt. Ich kann verstehen, wie hier einer Bolschewist wird. Zumal ich überall von Not und Arbeitslosigkeit höre. Montag, 25. Oktober. Eine Woche der allerintensivsten und aufreibenden Arbeit am Deutschen in der französischen Auffassung des 19. und 20. Jahrhunderts. Einen Augenblick schwer über Hamburg gekränkt. Vossler hatte mir Hoffnungen gemacht. Janetzky berichtete nach Unterredung mit dem Anglisten Wolf, ein Jude habe in Hamburg keine Aussicht. Man sei dort überjudet. Freitagnacht, 5. November. Das große Ereignis, das Grammophon. Am Mittwoch gekauft, bei einem Grossisten, 140 Mark. Platten gekauft, hauptsächlich Amerikaner, Negroides. Seitdem jeden Abend Gäste und Tanz. Wahrhaftig, wir tanzen. Eva tanzt sogar gut. Es ist mir ein bisschen peinlich, dass man sich so sexuell nahe berührt. Die Dazwischenstellung der Beine ist sozusagen getanzter Koitus. Mittwochmorgen, 10. November. Ständig Gäste und nie vor 2 Uhr im Bett. Völlige Zerbrochenheit am Tage. Große Steigerung der Tageskosten an Licht und Kuchen. Seit einer Woche Walter Jelzki hier. Immer will er der Hermine Körner vorsprechen. Immer stimmt irgendetwas nicht. Auf die Dauer geht er mir auf die Nerven. Unsere Naturen sind konträr. Und Eva hält sehr zu ihm. Die beiden Wickweiber brachte er her, arg verhungerte, feine Geschöpfe, besonders die ältere. Maria Heile, ein Dämon, tanzte einen Fantasietanz mit oder um Walter. Blumenfeld tanzte, ich tanzte mit Frau Blumenfeld, mit Frau Wickhardt, mit der Bibliothekarin Fräulein Rothe, mit Annemarie Köhler. Dies alles verteilt sich auf alle Abende seit Mittwoch, den 3. November, wo das Grammophon und Walter in Erscheinung traten. 3. Dezember, Freitag, Nachtisch. Ich soll wirklich Aussichten in Köln haben. In Hamburg, schrieb mir Vossler, würde ich am Antisemitismus scheitern. Hätte ich Freunde in Köln oder Hamburg, ich machte das Rennen. Im gleichen Brief rühmte sich Vossler, im Senat die schwarz-rot-goldene Fahne für das Fest der Universität durchgesetzt zu haben. Aber die jüdischen Studenten beim Fackelzug mitvertreten sein zu lassen, ist ihm nicht gelungen. 11. Dezember, Sonnabend. Gegen meinen Willen und meine bessere Einsicht bin ich wie besessen und gefoltert von den Berufungsdingen. Ich habe mich mit Dresden abgefunden, das gewiss seine Vorzüge für mich hat. Aber man soll nicht immer an meinen Nerven reißen. Hamburg, Köln, Köln, Hamburg, es macht mich verrückt. Das Jahr zählt nicht zu meinen glücklichsten. Ich habe an Frische verloren. Ein paar längere Kritiken, Restarbeit zur modernen Prosa, das ist alles. Einziger Lebenszuwachs, das Grammophon. Finanzen dieses Jahr gut, aber Evas Wunsch der Wünsche, den Hausbau, halte ich nach wie vor für beinahe unmöglich. Donnerstag Nachmittag, 20. Januar 1927. Hamburg ist noch immer nicht entschieden und beherrscht mich den ganzen Tag, von Post zu Post, von Einschlafen zum Erwachen. Eva sucht überall Wohnung. Und immerfort hoffe ich auf das Wunder, wir könnten die nächste Wohnung in Hamburg zu suchen haben. Zentral steht mir Evas Befinden, das sich nervenmäßig unendlich verschlechtert hat. Wir waren in den letzten Wochen ein paar Mal Abend eingeladen. Immer zahlte Eva das mit schwerer Migräne. Ich habe in plötzlichem Entschluss eine Fahrt nach Kipsdorf ins Werk gesetzt, habe ein Reisegrammophon gekauft, das wir mitnehmen. Es ist schließlich alles andere gleichgültig, wenn ich nur Eva wieder frischer sehe. Kipsdorf, Donnerstag, 3. Februar. Evas Befinden schwankend. Tagüber nicht schlecht, morgens äußerste Depression, Kopfschmerzen, Sprachhemmungen. Abends hilft das Grammophon. Ich las und notierte gründlich Mauriac. Kipsdorf, 9. Februar. Sonntag, Montag, Dienstag, nach Dresden. Eva besser, aber weit entfernt von gut. Ich weiß nie, ob es besser für sie ist, wenn ich hier oder wenn ich in Dresden. Zu Haus fand ich Annemarie Köhler vor, nach Konzert im Dekolleté auf dem Sofa. Es war mir peinlich, dass ihre nackten Arme mir unheimlich waren. Was heißt Treue? Sonntag, 13. Februar, Kipsdorf. Heute von Gerstle Salzburg sein langes gedrucktes Programm, Einladung zum Maskenball. Wie viel Zeit und Geld und Nachdenken verwenden diese Leute auf Feste, auf Vergnügungen eines Abends? Sie sind nicht jünger als ich. Ich bin, was, der Dümmere, Unbescheidenere, Katholischere? Ich habe keine Stunde mehr des ruhigen Genießens. Ich rechne immer. Vielleicht hast du noch 20, 30 Jahre vor dir. Aber was ist das? Gestern den ganzen Tag über sah mich das Kalenderblatt 12.2. so merkwürdig an. Ich wusste, etwas ist da geschehen. Am Abend fiel mir plötzlich ein, Vaters Todestag, vor 15 Jahren. Dresden, 2. März. Eva bei erfreulich guter Stimmung. Wir wollen jetzt zusammen ins Kino. Dresden, 10. März. Der Nasenarzt quälte mich am Montag und fand nichts. Der Augenarzt quälte mich am Dienstag und fand eine Entzündung der Sehnerven. Seitdem keine frohe Stunde mehr. Rauch- und Kaffeeabstinenz. Die Qual einer Brille. Teubner sandte mir einen Stoß Kritiken meiner Literaturgeschichte. Fast alle sind sie bösartig. Wenn mir heute einer eine Rente böte unter der Bedingung, nie wieder zu publizieren, eine für mich und meine Witwe, mit Freuden ginge ich darauf ein. Aber niemand bietet mir eine Rente. Sonntag, 27. März. Küchler nach Hamburg berufen. Frau Wiekart wusste das schon seit Tagen und hatte es mir nicht sagen wollen. Montag, 4. April. Turnen, tanzen, immer noch rauchlos, immer dicker, immer stockende Mallarmé-Arbeit. Überfülle von Besuch. Grete seit Tagen bei uns. Lerchs andauernd hier. Walter wimmelt herum. Seit gestern Scherners. Dick, gemütlich, freundschaftlich anstrengend. Sonntag nach Tisch, 24. April. Flüchteten ins Kino, um nur besuchsfrei zu bleiben. Auf dem Rückweg in der Tram Janetzki. Kam mit, trank Kaffee, war der zutunlichste Riese, blieb bis gegen 2 Uhr. Mai, Donnerstag, Vormittag. Als wir neulich aus der Galerie kamen, zog eine Truppe maifeiernder Kommunisten vorbei. Eva veranlasste mich, eine Propaganda-Ansichtskarte zu kaufen. Es war mir dummer und feigerweise peinlich. Weshalb für meine Karriere fürchten? Ich habe ja keine mehr. Dienstag, 24. Mai. Fleischhauers Junge aus Berlin herübergekommen, feierte den 20. Geburtstag. Der Junge hängt an mir. Hält mich für ein großes Tier. Ihre romanische Sonderart habe ich auf der Universitätsbibliothek bestellt. Sie war aber schon 4-mal vorgemerkt. Wie das klingt und eingeht ins Ohr und Herz. Einladung, auf dem Göttinger Philologentag zu sprechen. Ich könnte zugleich jubeln und heulen, wenn ich sehe, wie man mich überall schätzt und wie man überall die Ordinariate nicht mir gibt. Mittwochmorgen, 6. Juli. Eva von morgens bis abends unterwegs, Baustellen zu besichtigen, Architekten, Stadtbauräte, Terraingesellschaften und so weiter zu befragen. Es ist der einzige Gedanke, der sie bewegt, das einzige, wovon sie spricht und zehrt. 1939. Wir hätten Sie sowieso dieser Tage benachrichtigt, bis zum 1. April müssen Sie Ihr Haus verlassen. Sie können es verkaufen, vermieten, leer stehen lassen, Ihre Sache. Nur müssen Sie heraus. Es steht Ihnen ein Zimmer zu. Mittwoch, 27. Juli. Früh zwischen 7:30 und 9 bin ich 25 Jahre. Alles scheint mir leicht, die Arbeit gliedert sich, schreitet vor, die moderne Lyrik macht keine Schwierigkeiten und unser Haus kommt sicher zustande. Zwischen 11 und 1 Todesmüdigkeit, völlige Schlaffheit, Verzweiflung, Erbitterung über das Haus, die Literaturgeschichte, Dresden. 75 Jahre. Dann geht es bergauf und nach dem Kaffee werde ich wieder arbeitsfähig. Diese Kurve wiederholt sich Tag für Tag. Abends Kino. Mittwoch, 3. August. Von Pretorius kam eine Skizze des Hauses, ganz und gar nach Evas Angaben. Durchaus klassisch und sehr südlich, beinahe afrikanisch. Ich war vollkommen erschüttert von der Genialität Evas und begreife jetzt ihren drängenden Willen, das realisiert zu sehen. Wenn es nur gelänge. Alles wird von Bertholds Verhalten abhängen. Er braucht nichts zu schenken, aber er muss viel leihen. In einem plötzlichen Entschluss kaufte ich Billette zum Flug Dresden-Leipzig. Morgen also Reise durch die Luft. Sonnabend früh, 7 Uhr, 6. August. Eine ganz ferne Erinnerung. 1890, Bromberg. Vater war eben in Berlin angestellt worden. Für ihn noch mehr Erlösung als für mich ein Ruf an die Universität Berlin. Kam aus der Orthodoxie los an die Reformgemeinde. Und ein heimlicher Gang mit Mutter in Bromberg. Sie kaufte in einem christlichen Laden Schinken. Immer ist mir das Höchste gewesen, ins Deutschtum herüberzukommen. Und jetzt stößt mich alles in Deutschland zurück zu den Juden. Sonntag, 21. August. Knockout. Unerwartet hässlicher und peinlicher Brief Bertholds. Er habe das Vermögen nicht mehr nach der Inflation. Auch hätte ich all meine schönen Bücher bisher ohne Villa geschrieben, keines meiner Geschwister besitze eine Villa. 16. September, abends nach 10 Uhr. Man ist so lange jung, als man nicht an den Tod glaubt. Man weiß natürlich, dass man sterben muss. Aber man glaubt nicht, dass man sterben kann. Glaubt nicht, dass man sterben wird. Sterben ist etwas Theoretisches, was die anderen, die älteren Menschen angeht. Erst wenn man es wirklich weiß, ist man nicht mehr jung. Göttingen, Hotel zur Krone, 29. September. Ich schwimme nun also im Strom, höre x Namen, gebe x Leuten die Hand, zeige mich, bin dabei. Hämel, Fischer, Gießen bitte, Horn, Breslau, Leute von Schweizer Kathedern, Herausgeber und Redakteure. Alles ist sekundenlang, kaleidoskopisch, völlig oberflächlich, aber es ist persönliche Berührung, dabei sein. Wirklich hören, wirklich geistig aufnehmen, tue ich gar nichts. Geistig aufnehmen, tue ich gar nichts. Bedrückt von Evas Zustand. Es fehlt ihr jede Lebenslust, und zu ihrer Verdüsterung tritt die äußerste Mattigkeit. In verzweifelten Momenten teile ich meine Ehe in drei Etappen. Zuerst bis zum Kriege war Eva an meiner Arbeit teilnehmend durch mich ausgefüllt. Dann habe ich sie mit der Musik teilen müssen, sie war glücklich und mindestens zur Hälfte noch mein. Und dann ist sie um ihre Musik gekommen. Eva fühlt sich nun ganz leer und ich stehe vor ihrem Unglück wie vor einer verschlossenen Tür. Mittwochvormittag, 5. Oktober. Mein Göttinger Vortrag hat meine Situation bestimmt verbessert. Um 11:45 kam ich endlich zu Wort. Alles war ungeduldig, alles in gereizter Spannung. Im vollen Saal saßen alle meine Feinde, Hilka, Jordan, Rolfs. Ich trat ganz frei auf. Ich sei wie ein Schnellzug, der mit 30 Minuten Verspätung abfahre, würde mich auf den nackten Gedankengang beschränken. Und nun redete ich, wie noch nie in meinem Leben. Als ich fertig war, eine Sekunde Stille, dann ganz starker und wirklich spontaner Beifall. Mittwoch, 12. Oktober, Dresden. Neulich auf der Landesbibliothek mein erster Blick auf den neuen Meyerband. Von uns Klemperers je ein halb Dutzend Zeilen über Georg und mich. Merkwürdigerweise nichts über Otto Klemperer, von dessen Glorie Berlin jetzt übervoll ist. Dienstag, 15. November. Vor ein paar Tagen Rektoratsessen im Pristel Hotel. Neben mir ein freundlicher älterer Herr, Professor Koch. Wer? Er voller Stolz, Ehrendoktor und Leiter von Koch und Sterzel, große Elektrofirma. Vor 20 Jahren mit 6 Arbeitern und geliehenen 20.000 Mark angefangen. Jetzt über 1.000. Mein Wagen, meine Jagd, meine Sammlung von Inselbüchern. Und dazwischen Röntgen und Radio. Und Sehnsucht nach Faschismus und Diktatur. Ich gehöre nicht dazu. Alles langweilte mich. Ich ging um 10 Uhr. Die Wohnung in der Hohen Straße ist so gut wie gemietet. Dienstag, 22. November. Köln ist für mich verloren in der allerdemütigendsten Weise. Diesmal ist nicht einmal der Antisemitismus schuld. Schöffler schrieb mir, sein Kampf für mich sei umsonst gewesen, weil kein befragter Romanist für mich eingetreten sei und einer mich heftig angegriffen habe. Ich glaube, ich werde meines Lebens nie wieder froh. Sonntag, 8. Januar 1928. Genehmigung zum Umzug erteilt. Am 11. gezogen, am 9. und 10. gepackt. Eva kniet, liegt, kriecht, blüht förmlich auf. Wie furchtbar verhasst, wie zum Komplex ihr diese Wohnung geworden war. Dabei las ich eben in meinem Tagebuch, mit welcher Beglückung wir damals hier anfingen. Die neue Wohnung ist riesengroß und höchst herrschaftlich. Hier reihen sich 7 große parkettierte Zimmer und eine Diele, die selber ein großes Zimmer darstellt. Ich komme mir vor wie ein Schmierenschauspieler, der den großen reichen Herrn mimt. Mittwoch, 25. Januar. Vorige Woche zum Schweineschlachtfest bei Fleischhauers geladen. O Goim nach es, o wenig Witz und viel Vergnügen der Goim. Es gab Unmengen Schweinewürste, Eisbeine, Wellfleisch, alles vom gleichen Teller, dazu Bier und Kümmel. Etliche 60 Mann hoch. Man trug bäuerische ländliche Kostüme, führte Gänse aus Holz und Schweine aus Pappmaché mit sich. Fleischhauer mit Schlachterschürze und falscher Nase hielt eine gelehrte Rede auf das Schwein. Unter den Gästen der junge Dr. Arnold, den wir bei dem Rechtsanwalt Salzburg kennenlernten. Welch ein charakteristischer Unterschied, diese beiden Abendessen bei dem jüdischen und dem christlichen Anwalt. Dort ausgesuchte Eleganz, Gänseleberpastete und viel Delikatessen, aufs Reichste serviert und Wein und Kaffee. Hier von ein und demselben Teller Schwein, Schwein, Schwein. Hier eine primitive und laute Lustigkeit. Dort Literatur und Esprit. Es missfiel mir damals gründlich bei Salzburgs und es missfiel mir diesmal bei Fleischhauers. Aber bei Salzburgs war es wenigstens nicht langweilig und der Magen war hinterher nicht verdorben. Karfreitag, 6. April, abends. Über meinen Picaro-Vortrag in der Arbeiterstimme, dem Blatt der KPD, ein unsinniges, komisches Referat. Was der Arbeiter daraus lernen könne, Pfaffenbetrug von Anbeginn und Arbeiterunterdrückung und Mussolini und so weiter und so weiter. Wie das alles in meinen Vortrag hineingebracht ist, immer 2 Worte von mir, 20 von dem Referenten, das ist toll. Übrigens hätte ich all diese Lehren erteilt, ohne es zu ahnen. Das ist wahrhaftig wahr. Dienstagnachmittag, 26. Juni. Nach dem Kolleg erwartete mich Agnes vor unserer Tür. Ich möge nicht erschrecken, Dr. Krüger sei da, Frau Professor sei gefallen. Eva war am Dipoldiswalder Platz umgeknickt. Ein schwerer Bluterguss in dem rechten Knöchel. Montag, 9. Juli. Der halbe Tag vergeht mit der Pflege Evas, die ganz langsam erste Schritte macht. Sie wird von mir massiert, gefüttert, auf das Sofa, auf den Balkon gebettet und so weiter und so weiter. Die andere Tageshälfte Arbeit. Sonntag, 9. September. Es ist noch einmal Sommer heiß geworden, dabei aber herbstliche Atmosphäre, Blässe, Weichheit, gelb und licht werdende Bäume, große Pracht auf unserem Balkon. Ein Segen für Eva, die nach wie vor sehr gehemmt und stark deprimiert ist. Mittwochmorgen, 12. September. Grete hier. Nicht sehr störend, da sich Eva gut mit ihr versteht. Beneidenswert in ihrer Vitalität und Überzeugtheit vom Wert ihres Dichtens. Es geht mir nur hart auf die Nerven, wenn sie von meinen Geschwistern erzählt. Ich bin deren Welt und Anschauungen ebenso fern wie den Mittelamerikanern. Georgs Eindeutschungswille, Bertholds Erziehungs- und Anstandsbegriffe. Oh. 1942. Sie kommen mit mir. Ich fragte erst gar nicht nach seinem Ausweis. Dem Bahnhof gegenüber, zwischen den Hotels, ein großes Bürogebäude. Das also das Haus der Gestapo. Der latscht in der Verkehrszeit in der elektrischen rum. Ich will ihn flöhen. 9. Oktober. 47 Jahre. Immer den Tod vor Augen. Morgens, abends, oft am Tage. Die Glückwünsche meiner Angehörigen stimmen mich jedes Jahr trauriger. Wenn ich höre, wie Lili Jelski und Hilde Sussmann Konturistinnen geworden sind und wie Käthe Sussmann der Konfektion verfallen ist und wie Walter Jelski verkommt und wie Willi Jelski nichts Gutes ahnen lässt, so sehe ich unsere Familie in Dekadenz. Freitag, 30. November. Ein trauriger Tag. Krüger hatte mich durchleuchtet und dringend an Georg gewiesen. Mittwochabend in Berlin. Diagnose: nervöse Überreiztheit des Herzens. Georg nimmt die Sache sehr ernst. Absolutes Nichtrauchen, regelmäßiges Mittagbrot, was ich längst unterließ, eine Stunde spazieren gehen vorher, eine Stunde Schlaf nachher. Heute das erste Mal bei der Durchführung dieses Programms. Es macht mich buchstäblich verrückt. Und sobald ich nur um ein wenigstes von guter Laune abweiche, ist Eva einer Nervenkrise nahe, deren bloßes Drohen mir größeren Schaden tut als ein halbes Dutzend Zigarren. Sonntag, 23. Dezember, mittags. Ein paar Tage sehr harter Frost. Brachte die Studie Weltliteratur und europäische Literatur zu Kroner. Es kränkt mich, dass er immerfort von den beiden führenden Romanisten Vossler und Curtius sprach. 2. Januar 1929, Mittwochnachmittag, Dresden. Silvesterabend ganz nett bei Pute, Ozotern und Blumenfels. Aber wie ich dann müde wurde, im Spiegel mein faltiges Gesicht und die Glatze darüber sah und beides mit Blumenfels, des um 9 Monate jüngeren Jugendlichkeit verglich, war mir sehr bitter zumut. Sonntagabend, 13. Januar. Winter unseres Missvergnügens. Viel Kälte, viel Glätte, Eva gehemmt und lufthungrig, meist leidend. Ich selber immer das Herz spürend. Frühjahrsreise. Basel, 3. März, Lugano, 4. März. Genua, 10. März. Italien räuberisch und bettelhaft, in Preisen und Benehmen. Hatte den wildesten Ärger mit der Razza der Facchini und Bootsleute. Wurde betrogen und zog den Kürzeren. Viel Militär. Noch mehr Faschistentruppe. Schiff Messina, Porto Genova, 11. März. Lipari, 16.3., Catania, 17.3., Palermo, 22.3. Ich suchte hier nicht die Stadt Palermo, sondern das Rätsel Hans Meierhof. Seit 1921 war er verschollen, auf den Tod des Vaters hat er nicht reagiert. Er macht den Eindruck seelischer Gelähmtheit. Als würde er in Palermo absterben und habe den Wunsch, dies in Ruhe zu tun. So endet seine Romantik. Ein Haus weit draußen, wir kletterten hoch hinauf, seine Wohnung. Elena fast gänzlich taub, im Übrigen wenig verändert, aber Ende der 40. Kein Dienstmädchen, jeder Luxus unerschwinglich und Luxus ist schon ein Seebad. Beiden ist Deutschland verschlossen. Eine jugendliche Verschuldung rächt sich aufs Allerbitterste. Ich selber möchte lieber tot sein, als so zu leben. Die Wohnung nicht armselig. Eine Reihe kleiner Zimmer, gut eingerichtet, stark bohemhaft, noch stärker künstlerisch. Eine große Fotografie von Eisner, darunter Landauer, mühsam. Und Hans wundert sich, dass er in Palermo lange für einen Sowjetagenten gehalten wurde und dass die Polizei seine Briefe öffnete. Auch sonst Fotografien seiner Freunde aus der Münchner Revolutionszeit. Was eine flüchtige Episode war, ist ihm ein Höhepunkt gewesen. Stieg mit Hans auf das Dach. Der Ausblick ist schön. Ganz dicht hat man den Pellegrino, das Meer und die Conca liegen ausgebreitet. Aber immer dort sein und in dieser Lage? Ich bat eigentlich meinem Herrgott wegen eigener Unzufriedenheit ab. Und Eva erging es nachher ähnlich. Dresden, 14. Mai. Sonntag war Landtagswahl, die mich kalt ließ. Es blieb alles beim Alten. 50% rechts, 50 links. Aber 5 Nationalsozialisten wurden gewählt. Plötzlicher Frühling nach dem ewigen Winter. Die große Dresdner Pracht mit Magnolien, Mandeln, Kirschen. Die Villa neben uns gehört jetzt dem Chor Albinia. Morgens wird gefochten, abends gesungen. Im Ganzen benehmen sich die Jungen nicht schlecht, aber dass sie überhaupt da sind, reizt mich. Sie gehen mir noch mehr auf die Nerven als die Kommunisten. Freitag, 28. Juni. Morgen sind es also 25 Jahre. Ich habe das Tagebuch von damals durchgeblättert. Welch Klischee-Stil selbst dort, wo ich mein Wahrstes ausdrücken möchte. Und doch war es von Anfang an die große Liebe. Ich weiß immer noch, wie mir buchstäblich der Atem versagte, wenn ich mir vorstellte, dass ich Eva eine ganze Nacht nicht sehen sollte. Um 10 wurde das Haus in der Potsdamer Straße geschlossen. Ein paar Minuten vor voll raste ich aus der Elternwohnung fort, um nur ja Eva zu erreichen. In bitteren Stunden denke ich, wir seien uns geistig nicht mehr so nah wie damals. Aber tatsächlich sind wir uns wohl noch näher, verstehen uns ohne Worte, denken und fühlen miteinander. Ich male mir manchmal aus, wie ich mit der oder jener Frau zusammen existieren könnte. Sobald ich es ernstlich durchdenke, weiß ich, ich habe sofort schicksalhaft zu Eva gehört, körperlich, geistig, in allem. Mein ganzes Leben, wirklich mein ganzes Leben liegt in diesem Zusammensein mit Eva. Und das ist nun eine Betrachtung zur silbernen Hochzeit. Montag, 22. Juli. Wir haben keine gemäßigte Zone mehr. Vor wenigen Monaten 33 Grad Frost, jetzt 33 Grad Hitze. Leben sammeln, immer sammeln. Eindrücke, Wissen, Lektüre, Gesehenes, alles. Und nicht fragen, wozu und warum. Ob ein Buch daraus wird oder Memoiren oder gar nichts. Nicht fragen, nur sammeln. Sonntag, 22. Dezember. Telefon. Hier Ponto. Der Schauspieler. Sie meinen wahrscheinlich den Bankdirektor. Geschulte Stimme. Dann will ich die Gelegenheit benutzen, Ihnen guten Abend zu sagen. Eva, der müsste eigentlich bei uns verkehren. Dienstag, 24. Dezember. Pelzkatastrophe. 1925 vom Gewinn eines Ferienkurses gekauft, seitdem Evas Ein und Alles zuletzt verschlissen. Grete Weiß, billige Reparatur in Berlin. Gestern kam er. Völlig verdorben, völlig. Sinnlos mit falschen Stücken geflickt und abfärbend. Verzweiflung durch Trostversuch maßlos gesteigert. Um 6 Uhr sah Eva einen schönen grauen Pelz im Rekka für 325 zu haben. Um 7 Uhr war ich im Rekka und kaufte das Stück. Ich mag nicht mehr Geldes wegen Verzweiflungsszenen. Resümee 1929. Viel Krankheit Evas, viel eigene Depression, Hoffnung auf ein größeres Katheder begraben. 25. März 1930. Ich arbeite, wie man säuft. Bitterkeit über Leipzig, das mich bei der Bäckernachfolge übergeht. Donnerstag gegen Abend, 3. April. Ein Tag vorwärts, bescheiden, aber doch vorwärts. Ein Tag völliges Stocken. Ich zweifle immer mehr an Wert und Sinn der ganzen Arbeit. Früher lenkte ab und erfrischte das Kino. Die Tonfilmseuche, besonders auch Evas heftige Abneigung hiergegen, hat dem ein Ende gemacht. Ich lese abends vor, soweit es die Augen zulassen. Josef Conrad. Etwas bei Dembers Fest am 15. berührte mich stark. Das Abitur der beiden Kinder wurde wie eine Bar Mitzwa behandelt. Dember, der Schweigsame, sprach, er habe nur die um sich versammelt, auf die er sich verlassen könne, damit seine Kinder in Notlage wüssten, wohin sich wenden. Die jüdische Familie, der Rückhalt, zugleich die Transposition, Einsegnung des Jungen zur Abitur von Junge und Mädchen, zugleich meine Einsamkeit. Ich fühle mich immer entwurzelter. 16. Mai, Freitag gegen Abend. Heute hat mir Spitzer aufs Demütigste geschrieben, wie man mich von der Marburger Liste entfernt hat, zugunsten eines jungen, sogar jüdischen Privatdozenten. Drum sei dein Trost, was immer es sei, in 50 Jahren ist alles vorbei. Sei dein Trost, was immer es sei, in 50 Jahren ist alles vorbei. Vorgestern in der Regina-Diele, danach noch in die anstoßende Bar. ein österreichischer Jude am Klavier, ein wirklicher Künstler. Der Mann, etwa 35 Jahre, bettelte zwischen dem Spielen um Sekt, bekam und trank Glas auf Glas. Er muss sich zu Tode trinken in wenigen Jahren. Aber sicher wäre ihm mit Geld nicht zu helfen, denn dies ist seine Bestimmung, Bohemien zu sein. Und sicher ist er glücklich nach dem Grundsatz des »Alles egal«, also eigentlich zu beneiden. Mittwochmorgen, 6. August. Frau Schaps ist mir jedes Mal Objekt des Neides. Diese Lebensleichtigkeit. Man stirbt um sie herum, sie wird alt und lebt, reist, genießt. Frau Wiekart hat ein Buch für Kinder geschrieben und fahndet nach Verlegern. Sie beneidet mich. Jeder wird von irgendwem beneidet. Enger Verkehr mit Annemarie Köhler. Sie ist ganz vernünftig. Ganz? Ihre Leidenschaft für Dr. Dressel, ihren Oberarzt und Kollegen, mit dem sie ihr Geld ein bisschen sehr zu seinen Gunsten teilt. Einen halben Tag hatten wir Friedmann hier und erwiderten ihm seinen Besuch in Leipzig. Ich fragte, wieso sehen wir uns so ähnlich und so unähnlich? Er, weil wir Juden sind. Ich aus Wien, sie aus Preußen. Er sagte, er erwöge Rücktritt zum Judentum. Hie Juden, dort Arier. Und wo bleibe ich? Wo bleiben die vielen, die geistig deutsch sind? 12. September. Um 3:30 in Berlin. Fuhren sogleich zum Funkturm. Im Fahrstuhl herauf, 124 Meter. Ich hatte mit bösem Schwindel zu kämpfen. Nach Osten und Norden zu Berlin, ein unförmiger, regelloser Klecks. Nichts überwältigend Großes, bloß ein massiger roter Klecks auf einer ganz nüchternen, farblosen Landkarte. Dann zu Wertheim. Es ist eine ungeheure und ungeheuer elegante Warenstadt. Aber es war die Zeit des höchsten Besuches, alles leer. 2-3 Bedienende, wenn man nach etwas fragt. Diese Stille und Leere hat einen deprimierenden Eindruck auf uns beide gemacht. 3 Millionen Arbeitslose, beinahe. Montag, 15. September. Frühspaziergang, der mit Wahlakt endete. Unterwegs gab es fast politischen Zwist zwischen uns. Eva konnte sich nicht zu den Sozis, ich nicht zur Staatspartei entschließen. Am späteren Abend in die Stadt. Menschenanhäufung vor der Redaktion. Extrablätter. 107 Nationalsozialisten. Welche Schmach. Freitagabend, 26. September. Gehaltskürzung der Beamten. Ich bin in tiefer Sorge. Wie meinen Haushalt vereinfachen, wie ihn fortführen. Eva ist außer sich, wenn ich von diesen Dingen spreche. Donnerstag, 7:45. Typischer Herbstregenmorgen düsterster Art, 9. Oktober. Kann mich nicht erinnern, jemals in einem Jahr mehr gearbeitet zu haben als in diesem. Bin auch in keinem physisch so schwer gealtert. Neulich sagte ich zu Eva, »Uns Juden, sicher, uns Geschwister, ich weiß es von Grete und Martha, quält der Todesgedanke mehr als dich.« Sie hat dafür kein Verständnis. »Ich werde entweder sein und es wissen«, sagt sie, »Bene, oder ich werde nicht sein. Auch gut.« So viel als Geburtstagsbetrachtung mit 49 Jahren. Samstag, 22. November. In Tolkewitz Leichenfeier für Richard Müller, Rektor von 1927. Auf seinem Sarg Kranz mit Hakenkreuz. In den Reden nationale Belange. Das Hakenkreuz marschiert überall. Auf dem Ministerium sitzt Ulich hilflos und isoliert. Er sagte mir, das Ministerium sei wie gelähmt vor den Nationalsozialisten. Donnerstagabend, 1. Januar 1931. Nun also ins 50. Jahr. Ich will Reife dadurch bekunden, dass ich mich nicht bei philosophischen Betrachtungen aufhalte, sondern meinen Stiefel so lange und so gut als möglich weiterarbeite, als wäre ich von seinem absoluten und dauernden Wert überzeugt. Montag, 26. Januar. Am Freitag mit Eva in Leipzig. Röntgenaufnahme. Kein neuer Knochenschaden, aber verdickte Fissur. Fester Verband, Einlagen, Massage. Orgelspiel wäre beste Gymnastik. Von der Klinik fuhren wir in die Harmoniumfabrik Mannborg und beim Ausprobieren der Instrumente besserte sich Evas Stimmung. Am anderen Morgen Ein Mann-Borg-Harmonium, Stil 95 mit Pedal, eingebauter Motor, zwei Manualen festbestellt. 3.065 Mark. Die größte Anschaffung, die ich in meinem Leben auf mich genommen. Gott hatte ein Einsehen. Heute kam Abrechnung über die fertigen zwei Halbbände, 4.000 Mark. 7. März. Am letzten Februar kam das Harmonium, schön und riesenhaft. Evas Gefühle der Anschaffung gegenüber sind gemischt. Sie hat das Instrument noch kaum auf Minuten benutzt. Die Einlage zerquält ihr den Fuß, die Massage deprimiert sie. 28. März. Eva täglich mehr bedrückt und verdüstert. Sie hält sich für dauernd gelähmt und findet keine Zufriedenheit mehr. 11. April. Vor zwei Tagen fand sich unten eine verirrte junge Katze an. Sie ist niedlich, zutunlich, stubenrein und Eva schon sehr ans Herz gewachsen. 19. April. Evas trübes Befinden nahm den üblichen Fortgang. Ein belangloser Hausärger riss die alte Wunde auf. Dass wir unser eigenes Haus schon längst haben könnten, dass alles an meiner Schlaffheit gescheitert sei. Ich sprach mit unserem Staatssekretär und werde mit dem Ministerium sprechen. Ich sprach mit dem Kassierer der Sächsischen Bank. Wir fuhren heute nach Loschwitz hinauf, wo es ein paar sehr schöne Baustellen gibt. Dienstagmorgen, 6:30, 19. Mai. Berthold gestorben. Es muss 4 Jahre her sein, dass ich ihn zum letzten Mal sah. Er brachte mich am Abend vor die Tür seines Hauses, sehr ergraut, gealtert, müde. Die dumpfesten und wirrsten Gefühle. Kinder, Jugenderinnerungen engster Zusammengehörigkeit, viel Brüderlichkeit seinerseits, dann 27 Jahre des Zerwürfnisses. Eva empfindet ihn als Feind. In mir die ständige Mischung aus Liebe und Bitterkeit. Er, mir so ähnlich, ist mit 59 Jahren gestorben. Am Herzen, wo er so lange wie ich immer nur das nervöse Herz gehabt hat. Sonntag, 12. Juli. Eva, 49 Jahre. Es gibt Tage, wo ich mit ihrem Selbstmord rechne, wo ich mir sage, dass sie ihn nur um meinetwillen vermeidet. Das Harmonium steht absolut unbenutzt da. Das Klavier ist stumm, das Grammophon. Sie liest nichts, hat kein Interesse an meinen Arbeiten. Ihr Balkon, ihre Handarbeit, ihr kleiner Kater. Und dann wieder Tage, wo ich glaube, dass sie 100 Jahre alt wird. Dresden, 25. Juli. 54 Stunden in Berlin. Eine ungeheuer anstrengende Fahrt bei schwerer Hitze. Grete ganz unter dem Motto »Hurra, wir leben«. Martha soll sehr unter Undank und Missraten aller Kinder leiden, Felix ein bisschen belebter und national und kriegerisch gegen Frankreich gesonnen sein. Georg getröstet, da man ihm sein Amt als Direktor um ein Jahr verlängert hat. Die Bauausstellung in 8 Hallen. Eva versenkte sich in äußerste Einzelheiten wie Rohranlagen der Wasserleitung, Kabel, Heizung, Nippel. Was ist ein Nippel? Irgendeine Biegung, ein Umlegestück am Leitungsrohr. Davor stand Eva geschlagene 30 Minuten. Die armen Handwerker, wenn wir einmal bauen. Wann? Erstaunlich, wie viel Evas Füße hergaben. Das Haus, ihr Haus, macht sie zu einer kornäischen Willensheldin. Dienstag, 4. August, Dresden. Anhaltende, erschöpfende, schwüle Hitze. Eva im Pyjama, ich kragenlos. Trotzdem arbeite ich angespannt. Mittwoch, 2. September. Die allgemeine Finanznot ist noch immer im Steigen, überall Angst vor dem Winter mit 7 Millionen Arbeitslosen, vor neuen Gehaltskürzungen. Freitag, 9. Oktober. Nun sind die 50 Jahre erreicht. Nachdem ich einmal erklärt hatte, verreist zu sein, musste ich diese Fiktion durchhalten. Ich schrieb die ersten 2 Sätze meines Corneille-Buches. Nicht mehr. Immerhin, ich habe angefangen. 25. Dezember. Beruflich alles tot um mich her. Niemand druckt etwas, will etwas. Stimmung in Deutschland verzweifelter als während der Kriegsweihnachten. Damals war Außerordentliches geschehen, Spannung, Hoffnung. Jetzt nichts als Verzweiflung. Hindenburg ist zum Reichspräsidenten wiedergewählt. Deutschland atmet auf. Die ganze Welt atmet. Welche Achtung Reichspräsident von Hindenburg in der ganzen Welt errungen hat. Montagabend, 14. März 1932. Hindenburg gewählt. Am Abend bei Blumenfels im kleinen rauchigen Zimmer gesessen, vor überwältigend gutem Radio. Wahlresultate gehört. Wir hatten mit der Möglichkeit eines glatten Hitlersieges gerechnet. Dienstag, 5. April. Felix gestorben. Ich kann nicht mehr fühlen. Nur noch Angst um Eva und um mich. Allerletzte Hoffnung, das Haus. Ich soll von der Iduna 2000 Mark gegen 8% haben und kaufe damit Land in Hohendölschen an. In Hohendölschen. Am Hochzeitstag Thiemes hatten wir ihn und seine Trude, die jungen Köhlers und Wiekarts hier. Inzwischen scheint es sicher, dass Thieme zum 1. Mai abgebaut wird. Große Misere. Im Autobus für eine halbe Stunde nach Hohendölschen das Terrain besehen. Eva lebte auf, war viel frischer als sonst und hinterher nicht so fußmüde. Ich muss ihr das Haus schaffen. Und wenn wir von 200 Mark leben sollten. Sonntagmorgen, 24. April. Am 21. war Thieme bei uns. Wenn er allein kommt, findet sich der alte Ton. Er kam als halber Knabe zu uns, 1920. Er bekommt schon das erste graue Haar. Er ist ziemlich stark von dem ihn ringsum spülenden Nationalsozialismus erfasst. Seine Frau, seine Kollegen, die Verzweiflung. Sonnabend, 14. Mai. Gestern Abend bei Gusti Wiekart. Vor dem Weggehen vom Sturz des Kriegsministers, vom Sieg der Generale gelesen. Zum ersten Mal taucht so die Armee offiziell in der Politik auf. Ich war also linkser und Gustis Kommunismus gegenüber friedlicher gestimmt als sonst. Die aufgespeicherte Rezensionsmasse erledigt. Bisher aber ohne Antwort. Alle Verleger, alle Zeitschriften schwanken. Alles scheint im Zusammenbruch. Oder ist es? Nach langer Pause im Kino. Der Tonfilm »Der blaue Engel«. Erschütternd wie die Marlene Dietrich eine Szene der Filmwoche. Tag des Gagarak-Schlacht nach Antritt der Regierung Papen. Marinewache zieht durchs Brandenburger Tor. Heilgebrüll, ausgestreckte Faschistenarme, Wache in übertriebenem Paradeschritt. Besonders ein Tambour einzeln voran. Seine Bewegung schräg im Raum, ausbalanciert, gewaltsam, wirkt wie ein archaischer Tanz, wie eine Kulthandlung. Und das am nüchternen Brandenburger Tor. Wenn ihr morgen wählt, so wählt für dieses neue, große Deutschland. Für dieses Deutschland, das wir alle mit so heißem Herzen lieben. Sonntagmorgen, 7. August. Zur Reichstagswahl waren wir bei Dembers an ihrem großen Rundfunk. Hitler ante portas. Oder wer sonst? Viel einschneidender als der nächste Wahlsonntag war der nächste Sonntag. Da saß zugelaufen ein ganz junges, schwarzes Kätzchen. Ich brachte es um 7 Uhr früh an Evas Bett. Erst sollte es ins Katzenheim, dann blieb es bei uns. Es ist ein hübsches Katerchen, Nummer 2, und gefällt mir gut. Der Vertrag für den Kauf von 1011 Quadratmetern am Kirchberg ist gemacht. Mittwoch, 21. September. Hirches kamen. Der Mann ist in der Schweiz gescheitert. Schicksal der Familie, zeitcharakteristisch. Großer, wohlerworbener Kaufmannsposten, Direktor bei Eschebach, Auto, Südamerika-Reise, abgebaut. Versuch kleiner Ladenexistenz in St. Gallen, lästige Ausländer, Schikanen. Wieder hier und arbeitslos bei ängstlich gewahrter Außeneleganz. Sonntagabend, 2. Oktober. Vorgelesen Döblin, Berlin-Alexanderplatz. Das macht einen großen Eindruck. Die jungen Köhlers stifteten den ersten Baum für unser armes Gelände. Ein Birkchen, mehr Zweig als Stamm, aber mit starken Wurzeln. Ich holte Dembers, die mit zwei Spaten anrückten. Das Stämmchen wurde feierlich in einer halbwegs geschützten Ecke eingepflanzt. Heute, am 13. November, nachmittags 3:30. 15. Dezember. Wir essen gut, trinken viel Wein und wir sind nie mehr unbefangen vergnügt. Bei der Rektoratsbesprechung wurde gesagt, dass 80% unserer Studenten Hitler-Anhänger seien. 31. Dezember 1932, Sonnabendabend. Eva hat recht. Das Haus ist Lebensfrage für uns. Glückt uns der Bau nicht, gehen wir beide vor die Hunde. Die Katzen haben einen solchen Raum in Evas und meinem Leben gewonnen, dass ich sie hier erwähnen muss. Unser Birkchen ist abgebrochen worden. Symbol? Mit dieser Folge sind wir am Ende der Weimarer Republik angelangt. Und irgendwie bin ich beim Anhören der ersten drei Abschnitte in Klemperers Tagebüchern nicht umhin gekommen, festzustellen, dass das oftmals beschworene Bild der 20er Jahre doch auch ein Stück konstruiert ist. Denn diese wilden Partys und den Rausch und den Glamour, das alles gab es natürlich. Aber in der tagtäglich gelebten Realität der meisten Menschen spielte das wohl eher weniger eine Rolle. Gerade deswegen ist es wichtig, dass wir die 1920er nicht romantisieren, sondern auch im Hinblick auf die frühe Entwicklung des Nationalsozialismus betrachten. Insofern sollten wir nun bestens gerüstet sein für die kommenden 6 Folgen, die Viktor Klemperers Tagebücher zwischen 1933 und 1945 umfassen. Als Protestant jüdischer Herkunft rettet ihm die Ehe mit der nichtjüdischen Eva Klemperer das Leben. So viel kann ich schon vorwegnehmen. Die Folgen erscheinen ab dem 19. August in der Deutschlandfunk-App und überall dort, wo ihr Podcasts hört. Folgt uns also gerne, um nichts zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao. Und wenn ihr noch mehr Lust auf Geschichte habt, dann hört doch gerne mal in den Podcast »Der Rest ist Geschichte«. Hier geht es um Themen von heute und Antworten aus der Geschichte. Vom Nahostkonflikt über die Schuldenbremse bis hin zum Ukraine-Krieg. Weil man die Gegenwart nur verstehen kann, wenn man die Geschichte kennt. Jeden Donnerstag findet ihr eine neue Folge von »Der Rest ist Geschichte« in der Deutschlandfunk-App.